My Little Pony. Friendship is Magic. Hasbro. Kinderspielzeug. Loreen Faust. Ja, einen habe ich noch. Du hast verloren. Wieso? Die Frau heißt Lauren Faust. Ah. Einen habe ich noch. Tara Strong. Spät. Wer hat gewonnen? So habe ich verloren. Aber dank... Per Definition. By default. Jakob wollte über My Little Pony sprechen und wir erfüllen ihm diesen Wunsch. Hallo Jakob. Hi. Hallo, du bist heute zum ersten Mal richtig dabei, mit Ansage. Also, nee, vorher nein, ohne Ansage. Nein, da bin ich nicht angesagt. Stimmt. Bullshit. Du hast gesagt, Jakob ist auch dabei. Ja, heute. denn man darf in Podcasts eigentlich keine Ankündigungen machen, weil alle Ankündigungen, die man irgendwie macht, gehen sowieso nicht in Erfüllung. Sehr gut. Wir wollen immer noch einen Avengers-Comic besprechen und irgendwas mit Deadpool. Haben wir bis heute noch nicht gemacht. Das ist ja und ist auch noch nicht geplant für diese Sendung. Also von daher. Super. Und wir hatten dich vor 2 Sendungen angesagt. Nee, das habt ihr aber hingekriegt. Und jetzt ist er da. Das ist ja so ein bisschen wie Neujahrsvorsätze. Ja, richtig. Er hat gesagt, er geht nach Amerika und wenn es nicht klappt, kommt er wieder und hier ist er. Ich meine, von dir weiß ich, dass du auch gelegentlich die Serie guckst. Also ich hatte jetzt so 2 Jahre trocken. Ich war 2 Jahre trocken. 2 Jahre trockener Pony-Fan. Nee, ich habe irgendwann jetzt letztens wieder so angefangen, so ein paar Folgen zu gucken. Was mich hier drauf gebracht hat, war die Folge, wo Weird Al Jankovic dabei war. Ja, die fehlt mir noch. Ich habe mich so kaputt gelacht. Ja, bitte keine Spoiler, ich muss die ganzen Folgen noch nachholen jetzt. Also wirklich, ja. Die ist richtig empfehlenswert. Also ich finde die klasse. Ja. Hört man überall, ja. Weil der einfach, das ist genau Pinkie Pie in männlich mit Käse. Ja. Und Face. Und ich meine, dass ich ein großer Brony-Pony-Fan, was immer auch bin, weiß man. Max, was machst du eigentlich hier? Ach ja, ich weiß nicht, ich habe gelegentlich auch schon mal 1-2 Folgen My Little Pony geguckt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das angefangen habe. Weil du es nicht hingekriegt hast, die Leertaste zu drücken zum Stoppen. Ja, so wird es gewesen. Das X markiert das Schließen des Fensters. Es ist wie ein Autounfall, man kann nicht weggucken. Also. Ganz neue Erkenntnisse. Ich gucke die Serie jetzt seit Frühjahr 2012, also jetzt seit gut 2 Jahren. Und ich bin da eigentlich zugekommen, weil eine Redaktionskollegin von mir damals, vielleicht auch heute noch, aber heute nicht mehr so stark, also eine Redaktionskollegin von mir von Lotec64, da eben immer drüber gepostet hat. Und ich bin dann so ein bisschen über die Musik da dran gekommen, weil ich eben auch selber Musiker bin. Und ich habe dann immer die Remixe von diesen, genau, ich habe dann immer so diese Remixe davon eben auch gehört und fand eben auch so die Sachen, die musikalische Herangehensweise da sehr interessant. Und habe aber irgendwie dann auch 2 Monate oder sowas nur die Remixe von den Musiken gehört, kannte die Originalmusiken nicht, kannte die Folgen nicht und habe dann einfach irgendwann angefangen, die Serie zu gucken. Das Problem ist bei den Originalmusiken, die bleiben im Kopf hängen, egal wie du dich dagegen wehrst. Das ist das Problem gewesen. Und ich weiß nicht, wie lange ich einen Ohrwurm hatte von diesem Racist-Bahn. Ja, Racist-Bahn. Und da hatte ich meinen Zugang zu und habe dann irgendwann gesagt, okay, alle Leute sind da total heiß hinterher, was ist mit dieser Serie los? Und dann habe ich die erste Folge geguckt und hab da gesessen und dachte so... Sailor Moon. Nee, und dachte so... What the fuck? Was für eine Scheiße? Und dann habe ich gedacht, das guckst du nicht nochmal. Und hab dann die 2. Folge geguckt. Hab die Folge dann auch gesehen. Du hast im Prinzip nicht falsch gesagt. Du hast nicht die 1. Folge nochmal geguckt. Nein. Und hab dann die 2. Folge geguckt und hab dann gedacht... Was eine Scheiße? Und hab dann die 3. Folge geguckt und hab gedacht... Zur Hölle, was ist das für ein Müll? Und hab dann gesagt, so jetzt reicht's auch mal langsam mit My Little Pony. Und hat dann auch die Folgen 3, 4 und 5 geguckt. Weil ich irgendwie dann auch dachte, da muss doch irgendwas sein. Irgendwas zur Hölle ist doch an dieser Sendung. Nein, kann's. Und dann habe ich die 6. Folge geguckt und dann hatte mich die Serie auf einmal im Bann. Und dann habe ich wirklich verstanden, okay, das ist genau die Serie, die ich gucken möchte. Und, als Powerpuff-Girl-Fan. Als großer Powerpuff-Girl-Fan. Und die Serie hat mich da genau, an diesem Punkt hat mich die Serie wirklich am Haken gehabt. Und was war die 6. Folge nochmal? Weißt du das noch? Ghostbusters. War das die sechste? Mit Trixie? Und dieser Zauber. Reden, Pauch und Trixie. Ja. Wie gesagt, die sechste Folge hat mich also am Haken gehabt und danach habe ich eigentlich, da war die zweite Staffel, glaube ich, gerade angefangen oder schon halb durchgelaufen, ich weiß es gar nicht mehr. Die sechste Folge hat mich dann am Haken gehabt, endgültig, und ich habe dann wirklich durchgeguckt. Die zweite Staffel war richtig cool. Mit Discord. Mit dem großartigen Discord, genau. Ich habe den so gefeiert. Und ich glaube, ich hab die auch in der komischen Reihenfolge geguckt. Ich habe nämlich, glaube ich, zuerst die Hochzeit geguckt und dann den ganzen Rest. Also ich glaube, meine erste Folge der zweiten Staffel war auch erst die Hochzeit. Das gesamte Kristallpony-Event war ja noch mega. Auch mit King Sombra. Ja, Sombra ist so ziemlich das Schlimmste, was die Ponys jemals zustande gebracht haben. Okay. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Okay. Ich glaube, wir waren auch gerade bei Max, oder? Weil der zu dunkel war, oder? Kein Plan. Ich wollte nochmal fragen, wie viele Folgen gibt es eigentlich überhaupt? Einer, der jetzt noch nicht so viel geguckt hat. Es gibt jetzt drei Staffeln. Die vierte Staffel läuft noch. Mhm. Drei Staffeln, zweimal 26, einmal 13. Also es müsste jetzt 65 volle Staffeln geben. Mhm. Volle Staffel. 65 Staffeln, My Little Pony. Das Doctor Who, der Zeichentrick. also 65 Folgen insgesamt in drei Staffeln. Nur einer anderen Twilight-Sparke. Plus eben die Folgen der vierten Staffel. Das werden, glaube ich, auch nochmal 26. Sodass 26 mal 3 macht 16 mal 3, 78 plus ich... Too much mass. Ja. So mass. Rocket Science. Wow. Eine Menge. A lot. Very lot. Und die fünfte Staffel ist schon bestätigt. Natürlich. Also mein Zugang, also ich bin jetzt nicht so dieser Hardcore-Brony, der sich jetzt noch großartig Spielzeug in den Schrank stellt. Ihr guckt jetzt nicht da oben hin und seht Rainbow Dash. Ich sehe die auch nicht. Doch, da sehe ich. Das war ja eine ganz alte Figur. Das ist, die gab es mal für einen Fünfer beim Kick und ich dachte, oh mein Gott, Rainbow Dash! Du bist kein Nerd, auf gar keinen Fall. Ich bin auf jeden Fall kein Nerd. Deswegen heißt die Sendung auch nicht so. Also meine Freundin hat ein Pinkie Pie Schlafshirt. Wir hatten früher in Ling, also der Stadt, wo ich herkomme, hatten wir noch einen Comic-Shop. Wurde von einem Bekannten von mir betrieben und wir sind da halt rein. Und eines Tages hat er so auf seinem Laptop, den er immer auf seinem Tresen stehen hatte, hatte der uns so meine Pony-Sachen gezeigt. Und zwar erstmal mit Cupcakes, dem Lied von Pinkie Pie. Und da habe ich gesagt, was ist das denn? Und an dem Abend, es war Samstag, und Samstag kam dann zu dem Zeitpunkt irgendwie die neue Folge raus. Mhm. Das glaube ich heute auch noch so. Das ist immer noch so, ja. Und wir haben dann so die Folge geguckt und das war nicht eine der ersten Folgen und wir waren halt voll drin. Ja. Weil wir hatten da echt Spaß bei. Ich glaube, es war sogar die Halloween-Folge, glaube ich. Oder, nee, es war die Folge, wo Applejack nach Westen fährt, um dann Wettbewerb zu gewinnen und dann verliert und nicht zurückkommt. Oh, die ist so gigantisch. Auf jeden Fall, die haben wir geguckt. Oh, die ist so toll. Und wir haben, ja, es hat ganz viel Spaß gemacht und dann haben wir halt immer weitergeguckt. Wir haben auch dann Staffeln. Du hast eine der besten Folgen erwischt, meinzusteigen tatsächlich, ja. Wir haben auch ein paar der ersten Folgen dann noch geguckt. Ja. Und also ich habe mich eigentlich von Anfang an, mein Lieblingscharakter war von Anfang an, besonders durch die Folgen, die ich da gesehen habe, war einfach Rarity. Ich glaube, da bin ich gerade gegen viele. Eigentlich nicht. Weil die allermeisten Jungs stehen irgendwie auf Rarity, weiß der Geier warum. Weil ich finde dieses... Wo ich sie am geilsten finde, ist, wie gesagt, die Folge, wo sie die Kleider schneidet. Ja. Und dann auch immer dieses, dass sie total durchdreht da, wo beispielsweise Applejack die ganze Zeit so hinter ihr steht. Oder wo sie gerade am Nähen ist und dann Twilight und Rainbow Dash so miteinander flüstern. Und die sie so rum, what the hell? needs to be about 20% cooler. So redet. Deine Hose wimmelt. Ja, ich weiß. Und wie sie dann so redet... Fand ich halt extrem, also dieses fand ich halt sehr lustig. Ich fand auch Applejack gut. Ja, okay. Bei Applejack ist so profillos, finde ich. Applejack ist profillos. Nee, ich mag die. Ich mag das, also ich mag die gesamte Apple Family. Also mein absolut, also wo ich dann noch drüber, über Rarity ist immer noch Big Macintosh. Aber ich will immer noch eine Big Macintosh-Folge haben. Ja, es gab ja diese Folge, wo die Cutie Mark Crusaders ihn und Cherry Lee so ein bisschen verbändeln wollen. Ja, oder auch die Folge mit der verwunschenen Puppe. Oder diese Puppe, die. Oh Gott, ja, Lesson Zero. Ja, und das war halt geil, weil man da halt zum ersten Mal gesehen hat. Also weil man ja schon wusste, dass Applejack war ja ein starkes Pony. Ja, ja. Und dann Macintosh, der einfach nur rein tackle down und bam. Einfach da, wo die alle auf ihn drauf sind. Er die einfach mit einem Stück wegtreten. Und er so. Ja. Oder wo die ihn, glaube ich, mal irgendwo, ich glaube, die haben ihn doch mal an einer Farm festgekettet und er rennt los und zieht die ganze Farm hinter sich her. Oder so, wegen sowas. Also wie gesagt, dieses ey, yo. Ey, yo. Wie drückt sich das bei dir aus, dein Ponytum? Ist das jetzt irgendwie, kaufst du Merchandising und so weiter und so fort? Ich kaufe kein Merchandising, aber ich habe in meiner Gaming-Playlist auf Spotify, diese Playlist, die habe ich immer an, wenn ich am Zocken bin, weil das einfach hilft. Und da sind auch ein paar Pony-Lieder mit bei. Keine Remixe, sondern richtige. Also die. Ach, der Soundtrack ist da also auch schon drin? Ich hoffe doch. Es sei denn, das ist jetzt eine andere Playlist oder meine alte YouTube-Playlist. Ich habe ewig nicht mehr diese Playlist angeguckt. Ich habe mir schon lange eine neue erstellt, aber das ist ja auch egal. Also ich habe jetzt kein Merchandise zu Hause. Ich habe auch keine T-Shirts oder ähnliches. Ich war mal kurz davor gewesen, auf einer Cosplay-Convention als Discord als Mensch hinzugehen. Da habe ich ein ganz geiles Bild gefunden, wo der so ganz viele zusammengenähte Kleidungsstücke hat. Mhm. So ein Ziegenbärtchen und so ganz durchgeknallte Augen und so weiße Haare sah eigentlich ganz gut aus und ich bin noch im Überlegen, ob ich das immer noch mache, aber fehlt mal irgendwo einen einzigen Anzugsschuh. Der auch verdreckt werden kann. Möglicherweise. Bisschen schwierig. Das sind diese, ich sag mal, ja, Jackson-Schuhe, diese. Ja, schon klar. Also das ist jetzt glaube ich so das Maximum, was ich machen würde. So Cosplayen. Ja, weil ich finde diese Bilder, die es manchmal gibt von den Ponys als Menschen, mag ich auch ganz. Auch diese Macintosh-Bilder. Jetzt nicht wie er bei Crest Your Gods dargestellt, sondern seine anderen Bilder, wo er so ganz lange blonde Haare hat und so riesige Oberarme. Jetzt ist es ja so, dass die Serie eigentlich ein langgezogener Werbespot ist, eigentlich für Spielzeug. Ne, kommt ja eben von Hasbro, einer der größten amerikanischen Spielzeugfirmen überhaupt. Ich kenne auch keine größere. Nö, das dürfte so ziemlich die sein, ja. Hm. In meiner Wahrnehmung bin ich so jemand, der diese Serie als Fernsehserie oder Zeichentrickserie wahrnimmt. Aber gerade wenn ich so ins Internet gucke oder bei YouTube und dann so diese ganzen Hardcore-Bronies irgendwo bemerke, dann finde ich mich da nicht selber wieder. Also wie hast du das da im Blick? Auf gar keinen Fall. Also ich denke mir so, was geht denn bei euch? Ja. Leute, beruhigt euch. Besonders als ich dieses Bild gesehen habe auf irgendeiner Comic-Convention in Amerika, da waren drei Sprecher von My Little Pony da, irgendwie die von, also die Fluttershy und Pinkie Pie Sprecherin. Mhm. Hier in Deutschland jetzt oder? Nee, in Amerika. Amerika. Dann noch die Sprecherin von Sakura, die Sprecherin von Spike und dann noch die Sprecherin von, ich glaube, die Gesangsstimme von Rarity. Ja. Und direkt neben dem Stand, wo die Autogramme gegeben haben, ich glaube, da saß, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube, da saß Scott Snyder. Und die Schlange, die bei den Mädels stand, die war fünfmal so groß. Ja, natürlich. Bei Scott Snyder standen fünf Leute. Ja. Oder wenn Leute sich das tätowieren oder sich tausend Merchandise-Sachen. Also ich meine, es ist jedem das Seine. Also wenn die Leute daran wirklich Spaß haben. Ich bin der Letzte, der gegen eine Fernsehserie, die gut gemeint ist, was sagt. Nein, aber ich mag sie ja selber. Ich habe ab dem Zeitpunkt habe ich ein Problem, wo du als normaler, in Anführungszeichen, normaler Fan von einer Zeichentrickserie, wie ich das bin, in einen Topf geworfen wirst mit diesen Extremleuten, die dann mehr oder weniger das komplett übertreiben, das zu einem Lebensinhalt machen. Und ich meine, guckt euch meine Wohnung an, hier hängen überall Superheldenposter, aber hier hängt nirgendwo ein Pony. Na, wie gesagt, da oben Rainbow Dash, die eine Figur, da habe ich immer gesagt, das Einzige, was ich mir jemals von Ponys in den Schrank stellen werde, ist maximal eine Rainbow Dash-Figur, weil ich den Charakter als vom Design her unglaublich toll finde. So vom Color-Setting und Rainbow Dash ist ja auch irgendwo so die einzige von den sechs Mädels. Vielleicht noch mal ein bisschen ausgefallenere Manart. Ja, anderen sind ja alle einfach. Das ist mir zu einfach. Also weiß und lila. Ja, aber dieses. Ja, aber wie gesagt, Rainbow Dash hat mehr als zwei Farben. Achso, das meinst du? Ich dachte jetzt auch die Form, weil beispielsweise sie hat ja diese coolen Locken. Und Rainbow Dash ist. Also wenn man danach gehen möchte, wie ich gerne wäre, ich meine, ich wäre nicht gerne ein Mädchen, das mal abgesehen, aber so, ich wäre schon gerne sportlicher. Oh ja. Wenn ich aber danach gehen sollte, wie ich eigentlich wirklich bin, dann bin ich eigentlich eher Pinkie Pie. Und Pinkie Pie ist mein Lieblingspony. Pinkie Pie ist immer gut. Pinkie Pie ist unglaublich geil. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt für ein Pony bin. Das weiß ich echt nicht. Du hattest von der Main Six jetzt niemanden, der so ist wie du? Mich hat mal ein Typ, den ich auf einer Convention in Aurich, habe ich mal so einen Typen gesagt, dass er doch bitte die Klappe halten soll, weil ich mich gerade unterhalten war. Hat er gesagt, den Namen von diesem Greif. Ah, ist das der, der auch hier auftaucht? Der komische. Taucht sie da auf? Ach, eine Frau. Das ist eine Sie. Das ist Rainbow Dash frühere beste Freundin. Ach so. Ich komme auf den Namen Griffinella. Auf jeden Fall sowas. Ja. Da hat der mir diesen Namen an den Kopf geworfen. So, sei doch nicht so ein. Griffinella. Nee, du bist ja voll so ein. Ja, aber doch. Das könnte ich sehen. Man sie ist noch ein bisschen. Ich meine. Sie ist noch ein bisschen viel gemeiner. Sie ist eine Bitch. Das ist, was man so sagen kann über. Oh ja, da gibt es auch wieder diese tollen Bilder von ihr, wo sie als Mensch ist. Und ich denke mir auch so. Ja. Abgesehen davon, dass sie dann keine Flügel und keine Klauen hat. Aber egal. Aber andere Bonusse. Also ich habe einfach ein Problem damit, dann in einen Topf mit den Leuten geworfen zu werden, die das so zu ihrem Lebensinhalt machen, morgens aufstehen, Pony denken, abends ins Bett gehen, Pony denken. Womit ich auch ein Problem habe, ist, dass behauptet wird, alle männlichen Pony-Fans seien homosexuell. Da habe ich definitiv ein Problem mit, weil, Leute, es ist nicht so. Wir sind im Jahr 2014, da ist es okay, wenn ein maskuliner Mann eine Zeichentrickserie guckt, die eigentlich für Mädels ist. Und es ist auch vollkommen okay, dass Schule das gucken. Es ist mir auch sowas von egal, wer das tut. Eben. Weil, und jemand, der meint, jeder, der das guckt, sei automatisch homosexuell. Und seitdem ich offen damit umgehe, dass ich diese Serie gucke, werde ich andauernd wieder damit konfrontiert. Du, kann das sein, dass du homosexuell bist? Und wo ich dann immer so denke, nee, wie kommst denn du da drauf? Ja, guckst du so gerne mal Little Pony? Und ja, also ich habe da schon sehr deutliche, also nicht nur, könnte es sein, dass du homosexuell bist, sondern ich habe da schon sehr deutliche Wörter vernommen. Immer so als Info, bei uns im Comicshop ist ein Typ, der ist wirklich schwul und er findet My Little Pony gar nicht mal so gut. Das kommt noch dazu, also ja. Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Na, mit der sexuellen Ausrichtung gar nichts zu tun. Hat auch nichts damit zu tun, ob man Junge oder Mädchen ist. Und My Little Pony hat mir geholfen, diese sogenannte Gender Gap tatsächlich zu durchbrechen. Ich hab noch, bevor ich angefangen habe, My Little Pony zu gucken, immer auch gesagt, boah, wie kann das, über Rainbow Dash habe ich immer gleichzeitig gesagt, so, ja, oh mein Gott, sie ist so schwul und gleichzeitig so cool. So irgendwie, ich habe immer so gesagt, boah, this is so gay and cool at the same time. So in dem Sinne, wo ich dann irgendwann auch mal belehrt, doch bitte nicht irgendwie schwul zu sagen, weil schwul ist ja kein schlechter Begriff in dem Sinne, sondern kein Schimpfwort, sondern ne, und ich habe es damals noch so benutzt und heute denke ich einfach nicht mehr so. Die Serie hat mir einfach dieses Denken abgewöhnt, auch zu sagen so, es ist verdammt nochmal nicht schlimm, wenn Jungs im Kinderalter oder so auf den Puppen spielen wollen, weil wenn ein Mädchen mit Autos spielt, sagt ja auch keiner was. Warum soll es auf einmal schlimm sein, wenn ein Junge mit Puppen spielt? Das macht ihn nicht schwul. Das ist auch nicht. Na? Aber ich höre auch solche Kommentare einfach auch gar nicht mehr hin. Er hatte früher in der Schule, hatte man natürlich das Problem, dass man natürlich akzeptiert werden musste. Wollte. Ansonsten war man ja freiwillig. Richtig. Ja. Ich meine, ich sage jetzt auch nicht offen, ich sage jetzt auch nicht jedem sofort, dass ich ein Polly-Fan bin, aber wenn er mich darauf anspricht oder auch, dass ich Comics lese oder dass ich jetzt seltener Animes gucke, dann sage ich, ja, dann hat sich die Sache für mich erledigt. Dann sage ich, ja, okay, tue ich und Ende. Wenn dann einer meint, er müsste damit irgendwie, hat irgendwie keine Ahnung, so, ich komme immer dann auch da drauf, so wie bildest du dir ein Urteil, wenn du noch nie eine Folge davon gesehen hast. Deswegen, das ist so mein Zugang dazu und das alles so über einen Kamm zu scheren, finde ich einfach schwierig. Klar, es gibt den zurückgebliebenen, speckigen, fettigen Soziopathen-Brony, den gibt es und es gibt auch diese Hardcore-Bronies, die dann bei einer neuen Spielzeugedition in den Toys R Us reinstürmen und die Regale leer kaufen. Und ein obszön hoher Betrag von der Geldkarte abgehobelt wird. Ja, aber wirklich abgehobelt. In großen, großen Spänen. Und nur da muss ich mich ja, das gibt's in jedem Fandom. Das gibt's bei Doctor Who, das gibt's bei Harry Potter. Wenn ich für jedes Mal einen Euro kriegen würde, wenn mich einer auf irgendeiner Convention mit so einem Sonic Screwdriver abgelasert hätte, wäre ich jetzt reich. Hier ist mein Sonic Screwdriver. Was ist denn das für ein Kugelschreiber? Lass die Hose zu. Das ist meine Superwaffe. Sie sucht und ist silbern. Ein Dildo mit Lampen. Und das Ding. Die meisten von diesen Fandingen ist ja unten noch ein Kugelschreiber drin. Und ich meine, wenn man in jedem Fandom. Wenn man in jedem Fandom, egal ob du bei Star Trek reinguckst, bei Mass Effect. Wenn man da rein buddelt einfach. Wenn man da rein, muss ja nur die Oberfläche abkratzen, hast du die Leute, die ganzen Pornosachen davon zeichnen, die Shippings posten, Fanfictions. Fanfictions schreiben mit den Shippings und so weiter und so fort. Das gibt es in jedem Fandom und nicht nur bei My Little Pony. In jedem, sogar bei Pokémon. Ich meine, ich konsumiere Pokémon ja auch schon seitdem ich 15, 16 bin. Und mein erster Kontakt mit Hentai war Pokémon. Ganz schlechter Start. Ganz, ganz schlechter Start. Und du scheinst Experte zu sein auf dem Bereich Hentai. Oh ja. Da kennt er sich. Ich war lange auf dem Anime-Trip, da kommst du nicht drum rum. Also wie die Sache mit den Tentakeln. Bösen, bösen Tentakel. Ja, sowas sieht man einfach irgendwann irgendwo. Max ist auch noch da! Ja! Auch diese Fan-Sachen. Man muss wirklich sagen, also... Da hat jemand Spaß. Pokémon ist ganz schlechter Einstieg. Gott, ich war bis eben noch so unschuldig. Jakob, du hast mich zerstört. Max, möchtest du noch irgendwas sagen? Auf jeden Fall, ja. Es gibt ja, das ganz, ganz, ganz Schlimme ist ja auch bei My Little Pony, es gibt auch My Little Pony Hentai. Ja, ja. Natürlich. Und es gibt eben dieses so, dass das auch Leute lustig finden und sich dabei ein... ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber das hast du wirklich, wenn man da jetzt anstößig findet, dass jeder Pony-Fan sich diese Bilder anguckt und das toll findet, das stimmt halt nicht. Und du hast diese Bilder und diese Geschichten einfach in jedem blöden Fandom dieser Welt und... Dummerweise findet man sie dann auch ganz leicht. Ja, du musst nur zwei Wörter eingeben, mit Kombination Gott, Star Trek, Hentai und schon hast du alle Bilder, die du brauchst. Mhm. Oder nicht brauchst. Google-Bilder liefert alles. Ach ja, was ist dein Lieblingspony? Oh, da müsste ich echt mal überlegen. Ich würde sagen Rainbow Dash so ganz spontan. Ja, das ist eine solide. Findest du ja, so vom ersten Einsetzen würde ich sagen, Spike ist dein Lieblingscharakter. So. Spike hätte ich als nächstes gesagt, ja. Aber Spike ist ja kein Pony. Spike ist aber auch toll. Spike ist Number 7, also von daher. Spike ist schon eine der zentralen Figuren in der Serie. Also, wenn ich dich so angucke, mein Haus mit deiner Wesenheit, würde ich schon eher sagen, Spike. Ja, ich habe auch vorhin, während ihr die ganze Zeit am Quatschen wart, habe ich auch überlegt, welcher von diesen Charakteren könnte ich sein. Und ich glaube, am ersten trifft es wirklich auf Spike zu. Scootaloo! Don't you worry now, Scootaloo. Aber seit Generation 4 hast du einfach eine knallharte Zeichentrickserie auf dem Level der Powerpuff Girls, ungefähr auf dem Humor-Level Foster's Home for Imaginary People, Imaginary Friends ist ungefähr, oh, so, ja, ungefähr so die Machart. Hat auch, ja, Cartoon Network-Humor. Also ich würde jetzt nicht sagen, Disney, sondern Cartoon Network. Es ist Cartoon Network, weil die Serie die gleichen Wurzeln hat, weil Lauren Forst, ja, die eben das wollte ich gerade sagen. Ja, dass du sagst, das ist auf dem gleichen Niveau von dem. Nein, es hat die gleichen Wurzeln. Ja, genau, das stimmt, weil Dawn Forst war ja Writer und Director von den Powerpuff Girls da der Serie. Ja, sie war Writer, sie war mit für das Design der Serie zuständig, hat zusammen mit ihrem Manny Pack McCracken eben auch zusammen Foster's Home for Imaginary Friends mitentwickelt fürs Fernsehen und hat dann ist dann mit einem Pitch an Hasbro getreten. Er hat gesagt, so, ich möchte gerne My Little Pony neu machen, weil ich als Mädchen selber mit diesen Figuren gespielt habe. Mhm. Und hat dann eben die Charaktere aus Generation 1 nochmal neu. Und hat eben dann auch, ich glaube, die ersten anderthalb Staffeln oder sowas maßgeblich mitdesignt und ist seitdem leider nicht mehr mit dabei. Und das merkst du seit Staffel 3 auch sehr deutlich. Aber die Autoren und Animatoren, die auch teilweise aus dem Superhelden-Ecke kommen, also da sind Animatoren mit am Werk, die damals schon bei Dark und Duck mitgearbeitet haben, bei Batman TAS gearbeitet haben. Und das merkst du einfach an jeder zweiten Ecke, wenn dann Musik eingespielt wird, die an Batman erinnert, Charaktere im Hintergrund auftauchen. Es gibt diese eine Superheldenfolge aus der dritten Staffel, glaube ich, wo es eben auch so eine Art The Shadow gibt, als Pony halt. Und dann hörst du in einer kurzen Szene im Hintergrund eben so ein bisschen Musik, die an die Titelmusik von Batman Animated erinnert. Du hast auch die Lache von The Shadow? The Maniac. Das weiß ich jetzt nicht. Der Maniac war auch. Und dann hast du in einer Folge hast du eine Folge ist, da lernt Fluttershy sich so ein bisschen aufzulehnen gegen die anderen Ponys. Und dann wird sie dann immer sehr wütend und schreit sich selber in so einer Pfütze an, weil sie ihr Spiegelbild sieht und sich selber nicht mehr erkennt und dann meint so, maybe I am the monster, und hörst du so die ersten paar Klänge von der Goodbye-Musik vom Incredible Hulk. Richtig geil fand ich auch, einer meiner absolut lieblings Ponys ist Snowflake. Dieses muskulöse Anabolika-Pony mit den ganz kleinen Flügeln. Das heißt inzwischen anders, es hat einen offiziellen Namen bekommen. Für mich hieß, also ich kenne es nur als Snowflake. Ja, es hat verschiedene Namen, es hat verschiedene Fan-Namen gekriegt. Ich weiß aber den aktuellen Namen nicht. Er hat jetzt einen definitiven Namen bekommen. Ich finde aber immer geil, das ist ja dieser Witz, den dann Erwachsene kapieren, weil er so voll gepumpt ist, dass er einen ganz kleinen Penis hat und dann hat er ganz kleine Flügel. Und dann macht er so, girl! Ja. Abgesehen davon, das ist natürlich ein jetzt inzwischen schon 4,5 Staffeln oder 3,5 Staffeln andauernder Werbeclip für Spielzeug ist. Man kann nicht beschreiben, wie sehr diese Serie einfach auch den Nerv der Zeit trifft. Da sind popkulturelle Anspielungen drin. Das ist auch für die ganze Familie. Wenn jetzt irgendwie der Vater mitguckt, dann sieht er einfach beispielsweise, wenn du jetzt sagst Q, kommt der Vater am Bildschirm vorbei und hört so, Das ist doch John Delancey. Dann hast du irgendwelche Filmanspielungen. Es gibt in jeder zweiten Folge gibt's diesen Dr. Hooves, der im Prinzip eine Analogie auf Dr. Who ist und dann auch in verschiedenen Outfits vom Doktor eben auftaucht gelegentlich. Du hast Jankovic für alle 90er Kinder. Wenn du aufmerksam guckst, siehst du in jeder zweiten oder eigentlich in jeder Folge irgendwo im Hintergrund eben Derpy, die was irgendwo im Hintergrund auftaucht. Was übrigens der Witz an der gesamten Geschichte ist, jetzt für die Leute, die zuhören. Ja, das ist alles für die Leute, die zuhören. Ja, Derpy ist ja ein Charakter, der von einem Typen im Internet gezeichnet wurde. Und der kam ja so gut an, dass sie ihn in die Serie übernommen haben. Nee, das ist so nicht wahr. Derpy war ein Animationsfehler. Derpy war eigentlich ein Hintergrundpony, was da so rumgestanden hat. Dann war da ein Animationsfehler, dass es geschielt hat. Und dann hat irgendwer dann das nachgezeichnet und dann haben sie die Figur so, wie sie war, in die Serie eben eingefügt. Sie hieß in der Serie auch erst Ditsy-Doo. Und man sieht sie und man, ich weiß nicht, ob man sie sieht, aber sie wird angesprochen eben auch in Winter Wrap-Up, wo dann eben gesagt wird, ja, Ditsy-Doo hat die Vögel nicht zu uns getrieben, sondern wieder zurück in den Westen oder irgendwie sowas und alles durcheinander gebracht. Dann immer mit ihr Story. Und dann wird sie ja in dieser einen legendären Folge endlich mit einer Sprechrolle auch eingeführt. Und dann sind ja die geistig Behinderten oder Leute mit Behinderung, muss man ja inzwischen sagen, auf die Barrikaden gegangen, weil man sich ja angeblich über Behinderte lustig machen würde. Was halt überhaupt nicht stimmte, sondern Derpy ist halt ein bisschen so, Rainbow Dad, are you okay? Sie ist halt einfach so ein bisschen. Das so. Ist ja ein bisschen wie bei South Park. Man kann bei South Park auch nicht sagen, dass die Behinderten verarscht werden. Im Gegenteil. Weil die Behinderten bei South Park, die sind locker in der Gruppe mit drin. Krüppelkeile! Ja, oder einfach die Tatsache zum Beispiel, dass Timmy und Jimmy, die sind ja die sind ja einfach Teil der Clique. Und ja, eben. Die werden auch einfach angesprochen. Die werden auch, beispielsweise, dass die Jungs bei South Park die manchmal einfach beleidigen. So, was ist mit dir los, du Kackkopf? Ja, ja. Und die beleidigen sich auch. Das sind die South Park Kinder. Man vergisst einfach, dass das Kinder sind auch manchmal. Aber trotzdem, dass diese Leute in der Gruppe einfach drin sind. Und ich habe... Man soll ja Behinderte nicht verhätscheln. Und ich hab Timmy immer so wahrgenommen als ein vollständiges Mitglied der Gruppe. Der hatte auch seine großartigen Folgen, wo er dann zum Beispiel in der einen Folge seine eigene Rockband hatte. Oh, die war super. Und oder dann in und dann kamen dann irgendwann diese Wissenschaftler und haben Timmys Rollstuhl umgebaut. Er konnte plötzlich die Zeit reisen. Richtig geil war die Folge mit den Paralympics mit dann Jimmy und dann wo, Timmy ins Gewissen redet. Timmy. Du weißt gar nicht, wie das ist, Timmy. Bam, auf die Wand ein. Und die Anabolik annimmt. Und Jimmy, der die gleichen Probleme hat wie jeder, der möchte halt Comedian werden, Stand-Up-Comedian, und hat halt in einer Folge Angst, auf der Bühne eine Erektion zu bekommen, obwohl er irgendwie geschwätzt gelähmt ist oder sowas. Eben. Und nee, der hat einfach Probleme mit seinem Unterkörper. Die kann er einfach bewegen. Er kann den aussetzen, aber beispielsweise die Beine, die knicken einfach weg. Die Beine knicken diese Krücken. Und der Typ ist unheimlich eloquent und lustig. Die besten Gags gehen irgendwie auf seine Kosten und nicht seine Kosten, sondern auch auf seine Nummer. Und es gibt diese eine grandiose Folge, wo die, glaube ich, in den Irak fliegen und zusammen mit Jesus den Weihnachtsmann retten. Genau. Und dann gibt es eben in South Park eine Weihnachtsfeier und er sitzt. Jimmy macht die Weihnachtsansprache und die Weihnachtsunterhaltung und er steht oben auf dieser Kanzel und singt vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bin der Hustinettenbär. Das ist unfassbar, ich kann mich jedes Mal wieder wegschmeißen. Der geilste Gag, wo ich wirklich sagen musste, das war, oder so, haben Sie gehört, haben Sie gesehen? Alles sind abgesetzt. Ja. Alles sind abgesetzt, alles sind abgesunken irgendwie. Bush ist abgetreten, der ist abgetreten, der ist abgetreten. Das Einzige, der nicht abgetreten ist, ist der Benzinpreis. Also auch wieder so im, wie sagt man, Randgruppen oder sowas, die eben auch in My Little Pony dann zur Sprache kommen. Bei Sekora haben sie sich auch nicht aufgeregt. Bei Sekora hat sich keiner aufgeregt, obwohl die einen total rassistischen Akzent hat irgendwie, ne? So typisch, das ist einfach so ein typischen. Und so typischer Jamaika-Akzent hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, so ein Voodoo-Akzent. So ein Voodoo-Akzent. In Jamaika ist lauter. Jamaika ist lauter und fülliger. Okay. Ja. So, you want it quiz to the maximum? And the quiz to the minimum. Make love. Love, all love. Ja, Sekora ist immer so, die reimt immer alles und so. Ne, aber das ist schon auch so irgendwie so ein, jetzt sag ich mal ganz doof, Ongo-Bongo-Akzent. Und der ist auch rassistisch und da beschwert sich irgendwie keiner, weil sie ist halt ein Zebra und sie kommt aus Afrika. Bäh. Hm. Ne? Was in My Little Pony einfach irgendwo so auch reininterpretiert werden kann, ist so eine Drei-Schichten-Gesellschaft von Unicorns, Earth-Ponies und Pegasus. Ne, also eben Arbeitervolk, unterstützendes Volk, also wie sagt man, so ein kämpfendes Volk als von den Pegasi eben und eben die herrschenden Unicorns. Ritterkasten ist das bessere Wort, genau. Kasten ist das wesentlich bessere Wort. Und dann die Königskaste, das heißt die was alle drei ist. Und das, was Max, glaube ich, in der letzten Folge auch ganz treffend sagte, du hast eben keine Königin, sondern eine Prinzessin. Mhm. Weil Prinzessin sein ist, Mädchen möchten lieber eine hübsche Prinzessin sein, weil eine Königin, wie du neulich auch so schön sagtest, bedeutet eben Verantwortung. Ja. Nein? Und die ja die Königin Celeste überhaupt nicht hat. Ja, sie ist ja keine Königin, sie ist eine Prinzessin. Nein? Und du siehst sie auch nie irgendwie regieren. Ja. So, sie macht ein bisschen Arbeit da an der Uni, dass sie immer sich einen Schützling damit reinnimmt und ja, irgendwie kein Herrscher, ne? Und nachts steht dann eben halt Luna auf dem Wachturm und passt halt ein bisschen auf. Aber ansonsten siehst du sie eben nicht regieren. Ich glaube, das ist einfach so eine gute Welt, dass eigentlich alles gut klappt. Und wenn es Probleme gibt, gehen sie einfach zu Celestia und fragen dann nach der Lösung. Wenn du so möchtest, sind die Main Six eigentlich sowas wie die Einsatzgruppe, SEK My Little Pony und SEK Equestria, besser gesagt. Und die dann eben zusammen mit diesen Elements of Harmony dann so Sailor Moon-Style so ein bisschen eingreifen. Ja, ist es halt. Die ersten zwei Folgen waren ziemlich Sailor Moon. Und Gott sei Dank werden die Elements of Harmony so oft nicht mehr eingesetzt, nur gelegentlich halt. Ne, wenn sie mussten die nicht sogar letztens opfern? Die mussten die jetzt opfern am Anfang der vierten Staffel, um eben diese erste Bedrohung aus dem Weg zu räumen. Ja, aber dafür hat man dann was Neues geschaffen, eben diesen Baum mit den Schlössern halt. Ne? Wo jetzt jedes Pony so nach und nach sein Objekt bekommen, was dann wahrscheinlich zum Ende der Staffel zum Schlüssel wird, damit die diesen mysteriösen Baum eben öffnen können, der ungefähr so aussieht wie Twilight's Cutie Mark, was ganz interessant ist. Also da wird auch immer in jeder Staffel so ein bisschen so ein überspannender Handlungsbogen erzählt. Twilight ist ja mittlerweile auch nicht nur ein Pegasus, sondern auch eine Prinzessin. Sie ist ja ein Alicorn eben ich geworden. Ich hab's verpasst, was ist, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, warum sie auch einen Flügel hat. Das habe ich komplett verpasst. Weil es die letzte Staffelfolge war. Was ist da passiert? Ach Gott, ich weiß es gar nicht mehr, aber irgendwie hat sie sich's verdient und dann hat dann noch Celestia gesungen und das war eines der schönsten Lieder, was ich bei meiner Little Pony jemals gehört habe. Und was da genau passiert ist, weiß besser als das Lied von, wie heißt nochmal die eine Kristallpony-Prinzessin? Cadence? Cadence Lied zusammen mit Chrysalis. This Day. Richtig, ja. Das war, also die hat ja eine unglaubliche Stimme. Ja, doch, aber das ist mir zu opernmäßig. Das war auch eine Arie. Das hat doch gepasst. Ja, nee. Aber was anderes. Es gibt ja immer unterschiedliche Sachen. Ja, ich mache aber so diese poppigen Stücke. Also ich mag Smile unglaublich gerne. Ich mag Love is in Bloom unheimlich gerne. Ja, aber ich finde das... Big Brother, Best Friends Forever liebe ich. Ja, die Musik ist in My Little Pony ganz elementar. Es gibt viele Folgen, wo gar nicht mehr gesungen wird inzwischen, was ich sehr schade finde. Dafür gibt es im Moment auch viele Folgen, wo sehr viel gesungen wird, was ich sehr schön finde. Und wie gesagt, die Fankultur hinten dran ist so toll. Es gibt so viele Remixe, so auch zu jedem Lied den unvermeidlichen Dubstep-Remix in der Regel. Es gibt ganz viele tolle Künstler, die da so ein bisschen Elektromusik drunter legen und das nochmal neu machen. 3 months of winter. Gag. And awesome. Gag in the dark. We've kept our gag. Warm at home, time off from work too. Blow gag bubbles. But the gag we've stored is running out and we can't gag in this cold. And even though I love my gag, this gag is getting old. Gag is back. Gagoids. Gag. Draw onto GAC! What does every pony do? How do I create your own custom GAC colors? Also mal so im Vergleich, die Halloween-Folge ist im Längen besser. Ja, Halloween ist relativ gut dann. Mit Luna, die Auslastung. Mit Luna. Du müsst dich jetzt lieb haben. It's About Time ist großartig mit dieser Zeitreisegeschichte, wo Twilight dann komplett ausrastet. Die Postapokalyptische Twilight-Sparke. Ja, die habe ich auch geguckt. Die aussieht wie hier Metal Gear Solid. Solid Snake. Wie Snake aus dem Film. Ja, oder Snake eben aus Escape from New York. Genau. Supergeil. Oder eben wie Solid Snake, aber der ist ja im Prinzip auch nur eine... Das ist der Charakter. Ist ja inspiriert davon, ja. Inspiriert davon. Dann hast du die Folge Lesson Zero, die du eben schon mal angesprochen hattest. Wie geil ist. Wo Twilight einfach nur vollkommen... Wo das Gesicht entgleitet. Wo die was auch so zappelt. Hello, girl! Feeling Pinky Keen. Wo die so rum. Ja, immer zitternd ist, oder passiert irgendwas. That wasn't the doozy. Bitte. Die Hydra war nicht das Problem. Und dann, wo sie dann so kurz so aussieht wie Ponita oder Galoppa von Pokémon. Ja, und sieht dann irgendwie so aus wie dieses Pokémon. Galoppa. Dann Party for One. Oh ja. Wo sie das war so der erste Clip, den ich von My Little Pony jemals gesehen habe. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Und die andere ist die mit dem Pinky Promise. Ich komme auf den Namen nicht, wo Pinkie Pie immer von ihren Freunden dieses Pinky Promise haben möchte. Cross my heart and wish to fly, put a cupcake in my eye. Ah! und dann will Twilight immer irgendwas verraten, um eine Situation zu klären. Und dann kommt Pinky aus irgendwelchen total abstrusen Orten raus, so aus einem Wassereimer, kommt so raus und sagt dann, and you will lose a Fred forever. Und dann kommt sie aus einem Trog mit Äpfeln raus, hat so einen Apfel in der Hufe und sagt ganz leise zu Twilight Sparkle, forever. Und beißt so ganz langsam von dem Apfel ab. Und ich denke, was kommt jetzt? Und sie steht so, juicy! Und nicht schlecht war das singende Telegramm. This is a singing telegram, hope you find it well. Ja, immer so you're invited to a party and I find it really swell. Da gab es übrigens, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine deutsche Grundbücherin, die heißt auf YouTube Strawberry Cake. Ja. Hat das ganz legendäre Bad Apple Cover gemacht. Die macht halt auf Deutsch. Und die hat, weil... Man ist ja absolut nicht einverstanden mit der deutschen Synchro von My Little Pony. Ja, ich habe ein, zwei Folgen gesehen und die Krise gekriegt, ja. Weil einfach die Gesang, also sogar in Amerika ist es ja so, dass die für manche, die da nicht singen können oder nicht singen wollen, casten die ja ganze Gesangsstimmen. Beispielsweise ja, Rarity, diese ausgebildete Sängerin da, was einfach gnadenlos gut ist. Und da war das Problem, dass da halt keiner singen kann. Mhm. Diese Strawberry Cake kann wunderbar singen. Und ja, die hat dieses Sing in Telegram gemacht. Und die macht auch immer die kleinen, kitschigen Charaktere. Ich merke auch mal wieder, wenn ich euch jetzt so erzählen hört, ich müsste auch viel mehr My Little Pony gucken. Müsstest du nicht. Du musst das nicht gucken. Ich bin schon wieder viel zu weit drin. Du verpasst, das ist ja das Ding, du verpasst ja nichts, wenn du sowas nicht konsumierst. Es ist ja nicht so, dass man... Ich habe jetzt seit Folge 6, seit der Superheldenfolge von Staffel 4, nichts mehr gesehen. Ich habe das wirklich, weil ich zeitlich nicht mehr geschafft habe zu gucken. Hm. Und die Folge ist wann gelaufen? Noch vor Weihnachten? Irgendwann hat es mir die mal gesendet. Und man kann auch wirklich sagen, man vermisst es einfach nicht. Also man freut sich, wenn man es guckt, und man vermisst es dann einfach nicht. Und das war sicherlich auch mal anders, als ich da noch so richtig drin war. Das ist wie SpongeBob. Jeden Tag SpongeBob gucken. Auch wenn man es 24/7 gucken könnte. Ja, die Sache war bloß, ich habe wohl schon ein, zwei Mal versucht, so ein bisschen da reinzukommen mit den ganzen Episoden. Anfangs hat ganz gut geklappt, aber hab ich ein, zwei gute Folgen gekriegt. Bloß dann bin ich auf diese komischen Cutie Mark Crusaders gestoßen. Ja, die tun manchmal weh. Manche Folgen sind geil, beispielsweise mit Babs. Ja, Babs Heat ist tatsächlich noch mit einer der besten Folgen. Die Folge mit ihrem komischen Auftritt war scheiße. Aber leider die Folge ist deswegen so gut, nicht wegen den Cutie Mark Crusaders, sondern wegen all dem, was um sie herum passiert. Genau. Und im Grunde genommen regen mich die Cutie Mark Crusaders auf, weil es gibt so viele Folgen, wo die genau das machen würden, was ihr Talent ist, und das einfach nicht tun und so immer so haarscharf an ihren eigenen Talenten vorbeischwimmen. Ich verstehe jetzt auch echt nicht, was das Talent von Scootaloo ist. Es gibt diese Folge mit dem Auftritt. Ich glaube, wo die das vorbereiten und die eine fängt an zu nähen und versagt, die andere fängt an zu singen und versagt. Und dann hätten die hätten einfach nur ihre Rollen tauschen müssen. Dann hätten die alle drei an diesem Tag ihre Cutie Marks gekriegt. Und was hätte Dinge machen müssen, Scootaloo? Ich frag mich nicht. Ja, also auf jeden Fall nicht singen, weil das hat man hinterher ja gesehen, dass ich es nicht konnte. Ja, Squeaky Bell konnte singen. Richtig. Und ich meine. Das war ja auch die Folge mit dem, wo Flattershire auf die aufpassen musste. Ich meine, Scootaloo hätte nähen können oder irgendwie sowas. Bin mir mal nicht hundertprozentig sicher. Einer von den dreien kann auf jeden Fall nähen, der andere kann singen und einer von denen kann auch tanzen. Ich würde sagen, Scootaloo kann tanzen und Apple Bloom kann nähen, aber das ist doch egal. Ist ja vollkommen egal. Und in einer anderen Folge ist, glaube ich, Apple Bloom lässt sich dann von Sakura verzaubern und dass sie eben diese Cutie Marky Cups bekommt. Und dann hat sie irgendwie 100 Millionen Cutie Marks auf dem Hintern und muss immer auch genau das machen, was das Cutie Mark gerade sagt. Oder kann sie irgendwie jonglieren und dann fängt sie auf einmal an, wie will zu jonglieren. Sowieso wie Chicken Pox, Cutie Mark Pox oder irgendwie so. Cutie Pox heißt das, glaube ich, dann da. Okay. Also die Cutie Mark Crusaders, das kann ich schon verstehen. Ich habe, als ich angefangen habe, die Serie zu gucken, die Folgen auch in der Regel erstmal übersprungen und habe die Folgen nicht gesehen. Man kriegt ja auch nichts Relevantes dann. Und dann waren die Staffeln irgendwann zu Ende und ich habe gedacht, was machst du denn jetzt? Ja, da musste ich wohl die Cutie Mark Crusader Folgen gucken. Die sind anstrengend, das stimmt schon. Es gibt wirklich sehr anstrengende Cutie Mark Crusaders. When you're right with devastation, there's a simple explanation. You're a toy maker's creation, trapped inside a crystal ball. And whichever way he tilts it, know that we must be resilient. We won't let them break our spirits as we sing our silly song. When I was a little billy, a gal named Blaze overtook my city. They shipped me off to the orphanage, said ditch those roots if you want them. Lieblings-Fanart, sage ich mal, so also die Fansachen von My Little Pony. Es gibt ja so das legendäre Dreieck, Musikremixe, Fanfictions und Bilder. Mhm. Und Bilder finde ich meistens am geilsten, wenn die als Menschen dargestellt werden. Es gibt immer richtig, richtig, richtig gute Darstellungen von denen als Menschen. Beispielsweise auch viele im Anime-Style, wo die so, ich kann es jetzt nicht anders beschreiben, als sexy dargestellt werden. Beispiel so mit Applejack, wo die so Hotpants anhat. Ja, ja. So ein rotes, rotkariertes Hemd. Oh ja. Wo sie dann so mit Hände in der Hosentasche am Zaun steht und daneben Applejack, der Vic Mackintosh, der einfach nur eine Kante ist und aussieht, als ob er Kühlschränke schmeißt in deiner Freizeit. Also da gibt es eine ganze Menge und ebenso, ja, wie würden die Mädels aussehen, wenn sie wirklich echte Mädchen wären und wo sich dann... Das gibt ja diese tollen Cosplays auch öfter. Ja, ja. Menschen, das und wo sich dann eben auch der Fandom wirklich so auf so, so Body, so Körpermaße geeinigt hat, so nach dem Motto, dass Rainbow Dash eben eher so eine etwas schmalere Figur hat, eben keine großen Brüste hat. Ja, muskulös, also auch so ein bisschen, ja, so Tomboy halten an. Mhm. Und dass das Pinkie Pie halt relativ rund ist, mit großen Brüsten, weit ausladenden Hüften. Applejack auch eher so kräftig gebaut ist. Und also trotzdem eine ordentliche Menge Vorbau. Richtig, und Twilight Sparkle beispielsweise eher so das kleine Mädchen ist. So sehr, sehr klein, ein bisschen. Ein bisschen zierlicher. Flatterschall dann entsprechend so. Und trotzdem Riesenhupen. Und trotzdem unglaublich große Hupen, mit denen sie irgendwie nicht klarkommt. Da gibt es auch immer viele lustige Comics zu. Und das Ganze geht dann natürlich auch in allen Abstufungen der Nacktheit. Ist ja ganz klar. Und was ich viel schöner finde, sind die Bilder. Wo die auf der Wiese sitzen, beispielsweise. Ja, wenn du mich ausreden lassen würdest, dann müsstest du mich nicht immer unterbrechen. Ich find die Bilder immer am schönsten, die so die Welt ein bisschen erweitern. Also es gibt eben unglaublich schöne Fanart, unheimlich detailliert gezeichnet, eigentlich wie so wirkliche Fantasy. Eben vom Kampf Luna und Celestia gegen Discord, wo einfach alle drei in Rüstung sind, Feuer im Hintergrund, also was eigentlich aussieht wie eine Fanart zu Herr der Ringe beispielsweise. Würde ich dann nochmal in die Shownotes packen, weil da gibt es unglaublich schöne Dinger. Richtig, richtig geiles Bild, was ich auch gesehen habe, war ein Bild, wo ich ein bisschen lachen musste. So. Das war so ein Typ, der zeichnet immer so die Bilder von der Apple-Familie, wie die in der Farm, auf der Farm so leben, also als Menschen. Dann so beispielsweise so eine Tür geht auf, das sieht man einfach, und da steht, dann ist da Macintosh nackt und man sieht so von hinten und dann so die beiden Mädels so, also dann ist die Tür zu, beide haben so eine Beule auf dem Kopf und dann so, now I know why they call the Big Macintosh. Ich fand die Gag so gut. Und es gibt eigentlich auch jedes Meme, was einem so im Internet begegnet, gibt es auch mit My Little Pony eben, so Wrecking Ball mit Pinkie Pie und Weiß der Geier und Doge und alles mit Ponys und Doge Spike. Ja. Und also es ist alles. Such Dragons. Es ist alles Gems. Irgendwie da, so I do not always watch ponies, but when. Ne? Ja. Genau. Das müsst ihr mit Discord. musikalisch habe ich auch so meine Lieblingskünstler, das ist so einerseits The Living Tombstone, den du natürlich auch kennst. Das ist dieser Discord-Remix-Typ, ne? Discord-Remix, dann. Das war ja kein Remix, das war ja ein eigenes Lied. Das war ein eigenes Lied, von dem es dann den Remix gab. Ne? Ja, eine Menge, weil das auch ein echt gutes Lied war. Ja, das Original. Ich mag The Eurobeat Pony, mag ich jetzt nicht so. Brony heißt der, Eurobeat Brony. Jetzt nicht so sehr, weil der macht halt diesen 90er Jahre Eurobeat-Gedöns und da bin ich eigentlich so seit 20 Jahren von weg. Ich bin noch nie da gewesen. Du bist auch 10 Jahre jünger als ich. Das hat damit nichts zu tun. Ich bin ja nicht so auf diesem Elektronik-Trip. Also ich höre mir viel Dubstep an manchmal. Ja. Also beispielsweise dieses von Live Party Internet Friends fand ich sehr geil. Ja, gut, das musst du nicht kennen. Nein. Eigentlich doch musst du kennen. Nee, Scheiß muss ich. Sterben muss ich. Kacken. Und Internet Friends kennen. Und die Tatsache, wie gesagt, also mit Elektro, ich gehe da wohl ran, aber ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus wie du, deshalb mag ich auch, wenn andere Musiksachen dabei sind bei den Pony-Sachen. Ja, also ich werde aber, deshalb, ich höre mir dann lieber die Musik von der Sprecherin von Applejack und. Aber das ist die deutsche Sprecherin? Das ist die englische Sprecherin. Ja, ach so, echt. Boah, die machen gemütlichen, souligen, poppigen, funkigen Kram. Auch so den Versuch, eigene Animationsfilme zu machen, was natürlich kennst, diese Dot-Muff-Reihe von Hot Diggity Demon. Ich hab mich da immer wieder Druck. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So Flatterschei im Bild. Und du kennst doch diesen Moment, wo sie macht, dieses ganz leise, yay, das ist einfach der Ton weg. Ja. Ich wollte einfach so ein Foto eingeblendet. Nein, das meine ich nicht. Das ist so pubertär, aber ich lache mich tot. Hot Diggity Demon ist übrigens auch pubertär, weil Hot Diggity Demon macht, hat gemacht mit so einer sechsteiligen Trickserie das My Little Pony Universum ungefähr mit der Krassheit von Drawn Together. Scheiße. Wie muss man sich denn das vorstellen? Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Die erste Folge davon hieß Apple.mov. Da sah man dann Applejack und die haben auch ganz andere Stimmen. Teilweise haben die Jungs Stimmen. Und dann sieht man eben Applejack, wie sie irgendwie anfängt, Äpfel zu fressen aus dem Trog halt. Und immer mehr Äpfel isst, immer mehr. Und das wird dann irgendwann so, dass sie in so ein Delirium kommt und alles voll LSD-mäßig und sowas. Und das pflanzt sich. Es gibt dann Dress.morph, wo dann Rarity gezeigt wird und sie ist so eine fette Schwabbelige, die dann so Ausländerkinder in so einem kleinen, also wirklich so Menschenkinder in so einem kleinen, in so einem kleinen Verschlag hält, von die Kinder halt kleiner nähen lässt. Lass mich raten, Pinkie Pie ist wohl kein Sockenbad. Nee, es ist keine ganze, es ist nicht so in dem Sinne so eine Sitcom, sondern das sind so einzelne Episoden. Du musst dir das mal im Ganzen durchgucken, das ist ungefähr eine Stunde alle Folgen hinterher. Aber Fluff Puff kennst du auch, ne? Soll ich mal kurz das andere zu Ende? Fluff Puff kenne ich auch. Und dann hast du das große Finale, das letzte Finale, aber ein großer Teil ist eben Party.mov, wo du das Leben von Pinkie Pie präsentiert bekommst. So ungefähr auf dem Level von Britney Spears. So Drogen zusammenbruch und total abgefuckt und Prostitution und alles. Oh. Und das ist auch wirklich so in so einem Stil, wie das war dein Leben. So. Und also zusammen wie in so einer MTV-Doku zusammengefasst. Und das ist absolut geil animiert, das ist toll synchronisiert, das ist geschmacklos bis ans Ende. Das ist Together ist auch geschmacklos. Ja, aber zum Schreien lustig, weil da einfach alles so, da siehst du so, Discord ist so ein Godzilla-artiges Monster, was dann durch Ponyville durchstampft. Und dann ist halt eben die Cutie Mark Crusaders und der eine, hey, I just got my Cutie Mark, und dann kommt Discord und stampft auf das Pony drauf. Das ist super animiert. Du hast Szenen, wo du dich manchmal fragst, so what the fuck, so eine Szene, da reiten die so irgendwie aufeinander und einer läuft und dann sagen die ganze Zeit so, das ist einfach auch nur blöd. Und dann kommen die, bei Fetterschall kommen die dann in den Stall oder in das Zuhause. Und dann hat Vater Schein die ganzen kleinen Tiere so abgeschlachtet und ist die Knochen so. Das kenne ich. Ja, ja. Und dann, das kenne ich sogar. Und dann kommt, guckt Spike so in das Zimmer rein und sagt, oh my God, look at all this porn. Oh. Und dann eben so Porno-Heft hoch und guckt, blättert sich das so durch. Und dann fangen die Tiere so, die ganzen Zombie-Tiere so an zu singen. Das, also diese Moff-Reihe, das ist das zum Schreien. Verschnitzelt Vater Schein nicht sogar noch die anderen Leute dann? Ja, mit so einer Kettensäge. Und dann, dann ist Rainbow Dash dann irgendwann tot und wird zu so einem Zombie. Dann gibt's dann so ein Swagboard. Kill, Crush, Destroy, Swag. Kill, Crush, Destroy, Swag. Und der letzte Teil ist dann eben Swag.Moff und da wird dann im Prinzip alles mit so einem riesigen Sonic Rainboom nochmal auf eine ganz andere Realitätsebene geschrieben. Das ist so dermaßen richtig auf den Punkt, toll pointiert. Also wer einen schwachen Magen hat, sollte sich das nicht angucken, weil das ist geschmacklos bis zum Letzten. Und wer mit Drawn Together schon nichts anfangen konnte, weil es ihm zu krass war, der sollte davon definitiv die Finger lassen, weil das ist genau das Level. Comics lese ich jetzt schon, seitdem das im Prinzip rauskommt. Mhm. Das wird zum Großteil geschrieben von Katie Cook, die man ja auch kennt, arbeitet hauptsächlich eben auch oft bei Marvel. Also hier steht die Camby. Da komme ich gleich, weil das ist eine Spin-Off-Serie. Also, also in der Regel wird es eben geschrieben von Katie Cook, gezeichnet von Andy Price, das ist so eigentlich die Hauptmannschaft. Das wechselt auch gelegentlich. Mhm. Lopeza Nufir macht einiges und auch verschiedene andere Leute. Die Serie heißt, genau wie die TV-Serie, eben My Little Pony Friendship is Magic. Die Comics erscheinen jetzt eben auch schon seit einem einem guten anderthalb Jahren oder sowas. Die sind eigentlich nochmal so ein Aufsatz auf die TV-Serie. Die haben so direkt mit der Kontinuität der Serie nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, wie sich der Fandom geeinigt hat, ob das jetzt in Continuity ist oder Kanon, wie man so gerne sagt, oder auch nicht. Für mich ist es Kanon, weil die Figuren da genauso gehandelt werden wie in der Serie. Dadurch, dass du eben einen, ich glaube, männlichen Zeichner hast, der einen, also zumindest hat Andy Price einen sehr kantigen und einen sehr außergewöhnlichen Zeichenstil, ist die Serie nochmal, war die Comic-Serie nochmal eine Stufe heftiger und nochmal eine Stufe abgedrehter als die Zeichentrickserie. Du hast Hintergrundjokes, du hast Gastauftritte von bekannten Figuren, also auf dem gleichen Level wie. Also ein bisschen wie damals die Tank Girl Comics, das war ja dann das andere, dass diese Story sehr hart, die Story sehr hart war, aber die Zeichnungen sehr niedlich. Oder sehr, sehr kitschig. Du hast ja die gleichen, also die Story auf dem gleichen Level wie in der Serie, allerdings wesentlich pointierter, grafischer im Sinne von, also da sind Soundwords mit in die Bilder integriert. Natürlich. Comic. aber eben nicht einfach nur drüber gelegt wie bei einem Marvel-Comic, sondern wirklich in die Seite eingebunden. Und man hat bei den Comics zu den Ponys eigentlich nochmal wirklich das Gefühl, das ist ein Medium, was speziell für die Bronies gemacht wurde. Also nicht so wie das Spielzeug, was natürlich immer noch für die kleinen Mädchen ist. Nicht so wie die. Hat auch nicht funktioniert. Was auch nicht wirklich funktioniert hat, weil wenn die Nerds mal irgendwie einen Bereich gefunden haben, dann haben, kaufen. Naja, den Herstellern soll es egal sein. Natürlich, aber es ist ganz oft vorgekommen, dass Firmen oder dass das Zeichentrick-Produzenten eine Serie einstellen mussten, weil nicht die Leute damit erreicht worden sind, die man haben wollte. Mhm. Deswegen wurde Young Justice eingestellt, von wegen, ja, wir erreichen nicht genug Jungs damit, wir erreichen blöderweise auch Mädchen. Was total idiotisch ist. Und dann haben sie die Serie eingestellt, weil man konnte sie nicht mehr an Jungs vermarkten. Und du kannst die Comics eben auch tatsächlich lesen, wenn du die Serie nicht kennst. Du kannst die Comics auch komplett vernachlässigen. Da werden Charaktere eingeführt, die es in der Serie nicht gibt. Es gibt da Gremlins, es gibt da Spinnenmonster. Gab es nicht eine Riesenspinne auch in der Serie, oder? Ja, eine riesige Spinne gab es unter Garantie, aber eben nicht so mit Augenklappe und Gangster-Outfit und nee, Zigarre und sprechend vor allem. Also da wird auch so diese ganze Welt nochmal ein bisschen vergrößert. Queen Chrysalis taucht nochmal auf, im ersten Story-Arc sogar. Die wird, glaube ich, auch in der Serie bei einem Auftauchen nicht gehört haben. Ist von auszugehen. Ja, Discord war jetzt auch schon zweimal da. Ja, natürlich. Und also Discord kann ruhig nochmal auftauchen. Discord ist super. Und in den Comics hast du halt eben hauptsächlich die Man Six, wie sie halt eben auch Probleme löst auf einer ganz anderen Ebene. Pinkie Pie ist nochmal eine Ecke unrealistischer, als sie schon in der TV-Serie ist. Mhm. Die Charaktere sind noch besser. Das entsprechende Ponys. Komprimiert. Nicht unrealistischer. Doch, es geht noch unrealistischer. Und Pinkie Pie ist der Beweis dafür. Pinkie Pie ist komplette Ignoranz der Physik gegenüber. Du hast sie kann die Logik und die Gesetze der Physik komplett aushebeln, wenn sie plötzlich mit einem riesigen Pappkostüm eines Ballonkopfponys irgendwie gegen rennt. Und du hast große Trolle, die im Prinzip die Verkörperung eines typischen Bronies sind, der dann irgendwie da sitzt und sagt, pretty pony, pretty pony. Und anfängt die Rarity zu bürsten und so. Und das ist schon sehr heftig. Also es geht auch sehr kritisch mit sich selber um. Und es ist tatsächlich so, als wären die Comics für die Bronies geschaffen. Und das merkst du wirklich an jeder Ecke mit Hintergrundjokes, wo sich die Serie eben auch wirklich selber auf die Schippe nimmt. Vielleicht nochmal so ein Fazit darunter zu ziehen. Wenn man die Serie sehen möchte als Produkt für Mädchen, und das war My Little Pony, vielleicht bis, was war das, 2000, war die Serie angefangen, 2009, 2010, bis Friendship with Magic eben anfing, war das wahrscheinlich auch noch so. Also die Generation 3 bis 3, 5 waren sicherlich auch noch für kleine Mädchen. Die Serie ist so voll mit tollen Sachen und jemand, der das nur sieht als Mädchen-Franchise und ja, da im Logo sind Herzchen drin und es ist alles rosa und knuddelig und es ist sind pinke und lila Ponys dabei und alles ist ein bisschen weiblich, aber Leute, guckt, gibt der Serie wenigstens die Chance, guckt die erste Staffel und wenn die euch gefallen hat, wenigstens noch die zweite, dann habt ihr schon die Hälfte davon gesehen. Ich kann jedem nur empfehlen, als Zeichentrick-Fan, nicht als Homosexueller oder als zurückgebliebener Vollspast. Jakob macht schon wieder irgendwelche Einbände. Guck diese verdammte Serie, die ist fantastisch. Als Beispiel, ein Kollege von mir hat gesagt, My Little Pony ist scheiße. Und ich dann so, Alter, du guckst Buffy the Vampire Slayer. Ist das Gleiche. Eben. Geht in die gleiche Richtung, ja. I will kill him. I will tear him apart. That would be sounds more serious if I don't wear my happy Sushi-Pyjama. So, Ende. Ja. My Little Pony, toll, gucken. Ihr seid Idioten, dass ich gucke. Guckt es oder ich schlag Max mit der Schaufel. Das können wir trotzdem tun. I'm not a fan of puppeteers, but I have a nagging fear. Someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town, wreaking anarchy and all it brings. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Status quo, but not in letting go. Now the world is being torn apart. A terrible catastrophe played by a symphony. What a terrifying work of art. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Discord, I'm howling at the moon and sleeping in the middle of a summer afternoon. Discord, whatever did we do to make you take your world away? Discord, are we a prey alone, or are we just a stepping stone for taking? A stepping stone for taking back the throne. Discord, we won't take it anymore. So take a tyranny away. Ja, ich. Oh, kann ich nicht, an dem Tag habe ich Geburtstag.